Aber was meine Musik betrifft, da streite ich mich ungern mit Menschen und da bin ich auch nicht der Meinung, dass da irgendwie ein schlechter Geschmack an den Tag gelegt wurde. Geschmack irgendwie an den Tag gelegt wurde.